Die Szene erinnert an ein sizilianisches Bergdorf in den 50er Jahren. Eine schwarze Kutsche fährt vor, prächtig geschmückt. In ihr der Sarg, der unter dem Applaus der Menge in die Kirche getragen wird. Und die Blaskapelle stimmt eine Melodie an, die mehr sagt als viele Worte. Der Soundtrack aus dem Mafia-Epos Der Pate macht aus der ohnehin schon aufwendigen Inszenierung eine Demonstration der Macht. Hier wird am helllichten Tag mitten in Rom ein Pate zu Grabe getragen. Vittorio Casamonica war der Chef eines Sinti-Clans, der vor allem im Osten der Hauptstadt das kriminelle Milieu dominierte. Es handelt sich um einen Herrn, der an der Spitze dieses Clans, dieser kriminellen Organisation stand. Er hatte seine Finger überall drin. Wucher, Drogenhehlerei. Er ist der Chef, der geistige Anführer dieses Clans, einer der Könige Roms. Der Journalist Lirio Abate ist ein ausgewiesener Kenner dieser Hauptstadt-Mafia, die auch einen gigantischen Bestechungsskandal zu verantworten hat, der Rom aktuell erschüttert. Politiker und Stadtverwaltung verhalfen Unternehmern mithilfe der organisierten Kriminalität zu öffentlichen Aufträgen. Einer der Protagonisten, Vittorio Casamonica, der König von Rom. An der Kirche, in der das Begräbnis von Casamonica stattfand, haben seine Anhänger große Plakate angebracht, die den Verstorbenen in päpstlichem Weiß zeigen. Du hast Rom erobert, steht darauf, nun wirst du das Paradies erobern. Für Roms Bürgermeister Ignazio Marino ist die Botschaft dieser Inszenierung eindeutig. Die öffentlich zur Schau gestellte Arroganz des Clans diene der Einschüchterung und Kontrolle des Territoriums. Vor allem die Polizei muss sich von den Anwohnern Vorwürfe gefallen lassen, dass die Beerdigung im Mafia-Stil völlig ungestört über die Bühne gehen konnte. Diese Leute sind präpotent und auch gefährlich. Die Verkehrspolizisten haben auch noch den Verkehr umgeleitet. Es ist eine Schande. Und auch die Kirche steht in der Kritik. Wie kann es sein, dass ein Gotteshaus als Bühne für eine kriminelle Machtdemonstration dient? Die Don Bosco-Gemeinde liegt in der Nähe der Filmstudios von Cinecittà in Roms Osten. Das ist das Herrschaftsgebiet der Casamonica. Doch Gemeindepfarrer Giancarlo Manieri will von der Prominenz des Verstorbenen nichts gewusst haben. In derselben Gemeinde sollte 2006 schon einmal eine Beerdigung stattfinden. Der schwerkranke Pier Giorgio Welby verzichtete im finalen Stadium seiner Krankheit auf weitere lebensverlängernde Maßnahmen und ließ das Beatmungsgerät abschalten. Die katholische Kirche wertete dies als Sterbehilfe und verweigerte Welby eine kirchliche Bestattung.